Question: Has anyone not been healed in recent times when you prayed for them? Eine Frage: Wurden in letzter Zeit Menschen nicht geheilt, wenn du für sie gebetet hast? Und wenn nein, warum nicht? Und warum hat John G. Lake nicht jeden geheilt? Die höchste Erfolgsrate von John G. Lake war 76%. Das ist eine allgemeine Aussage, denn es gab bestimmte Krankheiten, bei denen er 100% Erfolg hatte. Bei anderen war es anders. Wir werden uns das noch anschauen. Wurden in letzter Zeit Menschen nicht geheilt, wenn du für sie gebetet hast? Dazu zwei Anmerkungen. Erstens, ich weiß von niemandem, ich habe nicht gehört, dass jemand nicht geheilt wurde. Aber wenn ich davon gehört hätte, müsste ich meine Antwort anders formulieren. Denn was ich sage, wird mir geschehen. Versteht ihr? If the Bible says, and this is what we're going to get down to. Now listen, there is this. Ich bin in einer bestimmten Gedankenwelt aufgewachsen. Wenn für Leute gebetet wurde und nichts passierte, dann mussten sie weiter für ihre Heilung im Glauben bleiben. Manche warteten 20 Jahre. Aber das sagt die Bibel gar nicht. Am ehesten ist Abraham ein Beispiel dafür. Aber das war eine ganz andere Situation. Faith works. And if you're in faith, Glaube wirkt. Und wenn du im Glauben bist, dann funktioniert es. Wir brauchen also ganz neue Worte, damit wir unseren Glauben nicht zerstören. Wir sagen dann zum Beispiel, ich glaube, dass ich geheilt bin, aber ich warte noch auf die Manifestation. Das ist aber das Gleiche, wie wenn du sagst, ich bin nicht geheilt. Ich weiß, was du damit versuchst, aber das Problem ist das Gleiche. Und in manchen Gruppen durftest du das nicht sagen, weil du damit ein falsches Zeugnis ablegtest. Right now, I don't go that way. Ich gehe nicht diesen Weg. Spreche ich also Krankheit, Tod und Versagen aus? Nein. Zugleich glaube ich aber nicht, dass du jemand die Hände auflegst und dann gar nichts passiert. Die Bibel sagt, wenn du deine Hände auf Kranke legst, dann werden sie gesund. Im Grunde ist es das. The Bible says, you lay hands on the sick and they shall recover. So, bottom line. That's it. Wenn das für dich mehr Wahrheit besitzt, als was du vor Augen siehst, dann wird das, was du glaubst, vor dir sichtbar werden. Versteht ihr? Etwas zu vollbringen ist also ganz einfach. Du musst dem Wort mehr glauben, als dem, was du sehen kannst. Und wenn du dem mehr glaubst, als was du siehst, dann ist, was du glaubst, die Wahrheit. Und wenn du die Wahrheit sagst, lügst du nicht. Du lügst nur, wenn du es nicht glaubst. Denn das ist die Wahrheit. Okay? Because this is truth. So, now I'm not trying to get in some weird, fancy little, you know, semantical gymnastics. Ich versuche hier nicht fantasievolle semantische Turnübungen durchzuführen. Darin sehe ich keinen Sinn. Ich glaube, wenn du deine Hände auf den Kranken legst, geht die Kraft Gottes in ihn hinein und er sollte geheilt sein. Ich kann euch jede Menge anderer Beispiele geben, leider haben wir dafür keine Zeit. Also gebe ich euch einfach ein paar grundlegende Basics. In der Bibel spricht Jesus in Johannes davon und im ersten Johannesbrief ebenfalls. Several times the word of God is referred to as a seed. An verschiedenen Stellen wird das Wort Gottes als Same gesehen. Als du wiedergeboren wurdest, wurdest du wiedergeboren aus dem unvergänglichen Samen des Wortes Gottes. Häufig gehen wir einfach darüber weg und sagen es, ohne darüber nachzudenken. Die Tatsache, dass der Same des Wortes Gottes unvergänglich ist, bedeutet, dass, wenn es einmal gepflanzt ist, dann kann es nicht unfruchtbar sein. Und im Lukas-Evangelium steht, dass Gott nichts unmöglich ist. Wörtlich steht hier, kein Wort Gottes wird ohne Erfüllung sein. Das steht hier im Griechischen. So, there is nothing in this word. This whole book is nothing but a book of seed. Das ganze Buch ist ein Buch der Samen. Und wenn du den Samen pflanzt, wird er wachsen. Aber Samen, der in der Schachtel bleibt, hat keine Wirkung. Leute sagen mir immer wieder, ich habe ganz viel Glauben. Das ist dein Problem. Lass mal deinen Glauben frei. Solange du deinen Glauben bei dir behältst, hilft er dir gar nicht. Wenn du deine Hände auf einen Kranken legst oder zu ihm sprichst, es gibt viele Wege, wie du dienen kannst. Wenn du wenig Kraft hast, ist dies der beste Weg, mit Heilung zu dienen, denn es ist der direkteste Weg, wie sie am meisten von dir bekommen. Eine höhere Ebene ist das Aussprechen. Du sprichst ein Wort und es geschieht. Du sprichst Heilung aus. Du sprichst den Samen. Das ist eine höhere Ebene. Benutze, was immer funktioniert. Markus 16 sagt, dass die Gläubigen die Hände auf Kranke legen und die dann gesund werden. Du könntest fragen, warum Jesus von der niedrigsten Form spricht. Weil das Auflegen der Hände dem Kranken zeigt, wer du bist und in wessen Namen du es tust. Es ist ein Zeichen. Markus 16 ist für ein Zeichen. Das Problem der Gemeinde ist, dass wir Heilung von einem Zeichen zu einer Belohnung gemacht haben. Aber Heilung ist keine Belohnung. Denk nicht in Kategorien wie, wenn ich richtig lebe und richtig handle und genug Gutes tue, wird Gott mich heilen. Nein. Du hast dich gerade davon entfernt, dass Gott dich heilen kann. Denn du versuchst gerade Heilung auf deine eigene Gerechtigkeit zu gründen, anstatt auf die Gerechtigkeit Jesu Christi. Wir dienen mit Heilung nach der Gnade. Ich verdiene es nicht, von Gott benutzt zu werden, aber ich gehorche seinem Wort, weil er sagt, legt eure Hände auf die Kranken und sie werden gesund. Ich gehorche und durch die Gnade werden sie geheilt. Ein Mensch, der geheilt wird, wird durch Gnade geheilt. Er verdient es nicht, geheilt zu werden, aber durch Gnade wird er es. Egal, ob du nun Heilung brauchst oder in Heilung dienst, es geschieht durch Gnade. Es geschieht nicht durch deine Werke. Du kannst nicht genug fasten, genug beten, genug gute Werke tun, genug spenden oder was auch immer. Zwei Sachen will ich anmerken, und ich weiß nichts über eure Gemeinde, eure Spendenpraxis oder anderes. Der Punkt ist folgender. Am Samstag werden wir den Heilungsgottesdienst machen. Unabhängig davon, und ich sage das als meine Meinung, also soweit ich betroffen bin, haben wir in den letzten 4 Jahren, wo wir die größten Besuchergruppen in unseren Heilungsgottesdiensten hatten, haben wir bewusst kein Opfer eingesammelt. Wir nehmen keine Spenden an diesen Abenden. Warum? Weil viele Menschen so lange Zeit Heilung mit Geld verbunden haben. Sie sagen, du musst für deine Heilung säen. Und wenn du dafür säst, dann wird Gott... Also haben wir damit aufgehört. Du kannst gar nichts von Gott kaufen. Leute haben zu mir gesagt, das ist verrückt, das solltet ihr nicht tun. Dann sind gerade die meisten Menschen da und ihr macht das meiste Geld. Nein, der Grund ist, dass die Leute reinkommen und darauf warten, dass du ihnen versuchst, das Geld aus der Tasche zu ziehen. Heute Nacht hat Jesus alle Kosten übernommen. Also musst du dir darüber keine Gedanken machen. Und wenn du mir einen Scheck zuschickst oder ausschreibst, bitte, dann schreib nicht in den Betreff für die Heilung von meiner Krankheit. Ich werde den Scheck zerreißen. Verstehst du? Ich will nicht daran teilhaben, wenn du denkst, du säst für deine Heilung. Du kannst nicht Geld für Heilung säen. Versteht ihr? Das Gesetz aus 1. Mose ist, jeder Same produziert nach seiner eigenen Art. Wenn du Geld säst, wirst du Geld ernten, denn das ist der Same, den du säst. Auch wenn du dem Samen einen anderen Namen gibst, es geht nicht. Du kannst einen Opel Corsa als Renault bezeichnen, aber es ist immer noch ein Opel Corsa. Nur weil du es so nennst, wird es das nicht. Wenn du Geld säst, säst du Geld, du kannst es nicht umbenennen. Es ist, was es ist. Du säst also nicht Geld, um Heilung zu bekommen. Right? So you're not sowing money. I mean, you're not sowing healing. Tatsächlich ist der sichere Weg für dich, geheilt zu werden, indem du Heilung säst. Wie du das machst, geh und bete für jemanden. Es ist garantiert, es ist ein Gesetz, es ist ein irdisches Gesetz. Du fragst, wie kannst du das sagen? Weil ich nicht nach irdischen Gesetzen lebe. Wenn ich nach irdischen Gesetzen lebte, dann wäre ich und meine Einkünfte von euch abhängig, davon, wie viel ihr sät. Aber ich bin nicht von euch abhängig, deswegen kann ich euch sagen, was die Wahrheit ist und nicht, was ihr hören wollt. Mir ist es egal, ob ihr gebt oder nicht gebt, denn ihr habt mich nicht hierher gebracht, sondern Gott, und er sorgt für mich. Ich habe vom Säen gelebt. Ich verstehe dieses natürliche Gesetz. Und es funktioniert. Und jeder kann das tun? Ja, jeder kann das tun. Aber die Kinder des Königreichs sollten nach Königreichsgesetzen leben. Und Königreichsgesetze sind nicht Saat und Ernte, sondern alles, was er hat, ist auch meins. Versteht ihr? Das ist der Unterschied. Also, spende ich noch? Witzigerweise, seitdem ich das weiß, sind meine Spenden über 40%. Und früher musste ich hart arbeiten, um sie bei 10% zu halten. Warum? Weil ich jetzt weiß, ich kann ihm nicht zu viel geben. Denn wenn ich gebe, schenkt er überfließend zurück. Also, ich bin nicht reich und die meiste Zeit schauen wir auf unsere Finanzen und fragen uns, wie nur konnten wir das tun, was wir letzten Monat getan haben. Aber wir tun es. Ich gehe, wohin ich gehen will. Ich esse, was ich essen will und wann ich essen will. Und ich esse nicht, wenn ich nicht essen will. Aber es ist kein erzwungenes Fasten. Ich habe gelernt, dass Gott für uns sorgt und er tut es immer. Ich habe keine Vorräte. Wahrer Reichtum ist nicht, wie viel du angehäuft hast. Wahrer Reichtum ist, wenn du Zugang zu allem hast. Und ich habe Zugang zu allem, was ich brauche. Ich muss einfach meinen himmlischen Vater bitten. Er sagt, dass wir es ihm sagen sollen und nicht allen anderen. Also würde ich euch meine Bedürfnisse nicht nennen, auch wenn ich welche hätte, weil es heißt, dass wir ihm unsere Bedürfnisse nennen sollen. Und wenn du das tust und die Antwort erlebst, dann weißt du, dass Gott für dich sorgt und nicht, weil du ein Jammergesicht aufgesetzt hast und jedem gesagt hast, wie schwer es ist, nur aus dem Glauben zu leben. Glaube ist nicht schwer. Wenn du denkst, es sei schwer, durch Glauben zu leben, dann versuch, ohne zu leben. Dann wird es schwer. Okay. So, when you plant seed, it goes in. When you lay hands. Wenn du Samen pflanzt, dann geht er hinein. Und wenn du Hände auflegst, auch. Zum Beispiel, findest du in der Bibel keinen Heilungsdienst. Du findest keinen evangelistischen Dienst. Du findest keinen Befreiungsdienst. Das findest du nur in der Kirche, aber nicht in der Bibel. Die Bibel kennt nur einen Dienst, den Dienst der Erneuerung und Versöhnung. Das ist alles. Also ist jeder Christ ein Diener der Versöhnung. Wenn ich also die Hände auf einen Kranken lege, wir denken manchmal, oh Gott, sende deine Heilungskraft herab, sende deine Befreiungskraft herab, sende deine Rettungskraft herab. Nein, er hat keine Heilungskraft, Befreiungskraft oder Rettungskraft. Was er hat, ist Leben. Then you're putting that life into their body. Wenn du also deine Hände auf einen Kranken legst, tust du dieses Leben in seinen Körper. Wenn du Leben in einen Körper tust, werden sie geheilt. Wenn du das Leben Gottes in jemandes Körper tust, dann versöhnst du seinen Körper. Ihr wisst, was Versöhnung bedeutet. Es bedeutet, zwei Feinde den Frieden zu bringen. Aber was bedeutet es, wenn du dein Scheckheft abgleichst? Dann nimmst du deinen Kontoauszug und dein Scheckheft, dann schaust du dir beide an und vergleichst die einzelnen Positionen und prüfst sie. Und du stellst sicher, dass beide das Gleiche sagen. Das ist die Abstimmung oder Versöhnung. Wenn wir also den Dienst der Versöhnung haben, dann ist es unsere Aufgabe, das Leben Gottes in den Körper einer Person zu bringen, damit ihr Körper das Gleiche sagt, was auch Gott sagt. Wenn ich also ihren Körper versöhne, lege ich Leben in ihren Körper. Wenn ich Leben Gottes in ihre Seele lege, dann wird das Befreiung genannt. Ich sorge dafür, dass ihre Seele das Gleiche sagt, was die Bibel sagt. Wenn ich Leben in ihre Seele gelegt habe, sieht ihre Seele so aus, wie die Bibel sagt, dass ihre Seele aussehen sollte, was richtig ist. Und wenn ich das Leben Gottes in den Geist eines Menschen lege, wird das Errettung genannt. Aber es ist immer Leben. Wir schließen ein Stromkabel vielleicht an ein Heizgebläse an und wir bekommen Wärme. Und wenn ich das Stromkabel an meinen Computer anschließe, bekomme ich keine Wärme, sondern die Energie, damit zu arbeiten. Es ist immer Elektrizität, aber es hat verschiedene Manifestationen. Aber die Art der Manifestation basiert auf dem Bedarf, den ich daran anschließe, nicht auf der Quelle. Versteht ihr? Wenn du Jesus Christus hast, dann hast du das Leben. Es heißt nicht, dass du Heilung hast, nicht, dass du Errettung hast, nicht, dass du Befreiung hast. Du hast das Leben. Now, when you have life in you, for instance, today we hear all kinds of, well, you know, Jesus came to give you abundant life. Wir hören häufig, dass Jesus kam, damit du überreiches Leben hast. Nein, das ist eine Lüge. Er kam nicht, um dir überreiches Leben zu geben, versteht ihr? Er sagte, ich werde euch Leben geben und das im Überfluss. Das ist ein Unterschied. Drogendealer haben ein überreiches Leben. Das bedeutet Autos, Häuser, Geld. Das ist ein überreiches Leben. Aber Jesus kam nicht, um dir ein überreiches Leben zu geben, sondern um dir Leben zu geben. Und das im Überfluss. Ein Drogendealer kann ein überreiches Leben haben, aber er kann nicht Leben im Überfluss haben. Versteht ihr? Ich habe Leben im Überfluss. Das bedeutet, das Leben im Überfluss ist genug, damit es mir gut geht, und ich habe so viel davon, dass ich euch etwas geben kann. Das ist Leben im Überfluss. Und wenn ich Leben in deinen Körper packe, dann wirst du geheilt. Und wenn ich Leben in deine Seele packe, wirst du befreit. Und wenn ich Leben in deinen Geist tue, wirst du gerettet. Hört auf, immer nach der richtigen Gabe für dies oder das zu suchen. Habt einfach Leben. Und wenn ihr das tut, wird alles sehr einfach. Denn dann hast du, was der andere braucht. Ihr müsst sie nicht wegschicken zu jemand anderem. Oh, tut mir leid, das ist nicht die Gabe, in der ich wirke. Nein, du sollst wie Jesus werden. Und er half jedem. Er musste niemanden irgendwo hinschicken. Du gibst einfach Leben. Wenn du deine Hände auf jemanden legst und das Leben in sie hereinfließt, sagt die Bibel, dass ein Mann nur das geben kann, was er empfangen hat. Wir schauen uns noch kurz Epheser an. Ich behalte die Uhr im Auge, damit ich euch rausschicken kann. In Epheser, Kapitel 3. Chapter 3. Just see something that usually people see. One of the best, shouldn't say best, one of the main sources. Also eine der Hauptursachen für falsche Lehre ist, dass nur die Hälfte eines Verses benutzt wird. Durch das Lesen des halben Verses sind mehr Irrtümer der Lehre in die Welt gekommen als durch irgendeine andere Quelle. Lies den ganzen Vers. Wenn du ihn zitierst, zitiere den ganzen Vers. Ihr kennt den Vers in Epheser 3,20. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Fragt ihr euch, wie oft habt ihr das gehört? Oh, Gott kann über die Maßen mehr tun, als wir fragen oder uns vorstellen können. Über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken. Und dann hören wir da auf. Aber das sagt dieser Vers nicht. Es heißt, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Also, kann Gott über die Maßen mehr tun? Ja, aber er tut es für uns, entsprechend der Kraft in uns. Es ist nicht so, dass er es einfach tut, sondern er tut es entsprechend der Kraft, die in dir wirkt. Du hast Kraft in dir. Aber diese Kraft muss in dir wirken, damit sie einen Effekt hat. Er sagt uns, dass indem wir jedes gute Ding erkennen, das durch Jesus Christus in uns ist, wir die Weitergabe unseres Glaubens wirksam machen. Die Kraft, die in dir ist, und dein Glaube ist diese Kraft, die Kraft, die in dir wirksam ist, die erhältst du, indem du jedes Gut erkennst und anerkennst, das durch Jesus Christus in dir ist. Das ist eins der Probleme, wenn Christen im Alten Testament leben oder sogar, wenn sie in den Evangelien leben. Denn die sind gar nicht für uns. Johannes sagt, das habe ich geschrieben, damit ihr wisst, dass Jesus der Christus ist. Das war der Zweck für das Evangelium von Johannes. Technisch ist das sogar der Zweck aller Evangelien. Ist irgendwer hier, der nicht weiß, dass Jesus der Christus ist? Dann sind die Evangelien eigentlich nicht mehr für euch. Die Briefe sind für euch. Warum? Schaut, sagen wir, ihr lest das Evangelium, zum Beispiel Matthäus 8 oder irgendeine der anderen Stellen mit Heilung. In Matthäus 8 folgt Heilung auf Heilung, fortwährend. Sagen wir, du bist krank und irgendwas läuft da in deinem Körper. Und du liest davon, wie die blutflüssige Frau zu sich selber spricht, dass sie Jesu Mantel berühren möchte, um gesund zu werden. Und du denkst dir, ach so. Seht ihr, das ist unser Problem. Wir haben den Menschen gesagt, dass sie so geheilt werden sollen. Also, wenn du krank bist, liest du das und ziehst deine Schlüsse. Ihr habt vielleicht bemerkt, dass es in jeder Begebenheit mit Heilung vier Gruppen von Personen gibt. Erstens der Kranke, zweitens die Jünger, drittens Jesus und für gewöhnlich sind noch irgendwo die Pharisäer. Wenn du diese Geschichte liest, wirst du dich vermutlich immer mit einer dieser Gruppen identifizieren. Wenn du krank bist, wirst du dich für gewöhnlich mit dem Kranken identifizieren. Wenn du geistlich schon etwas gereifter bist, wirst du dich nicht mit dem Kranken, sondern vielleicht mit den Jüngern identifizieren. Hoffentlich identifizierst du dich nicht mit den Pharisäern. Wobei, wisst ihr, die Pharisäer haben einen zu schlechten Ruf, denn eigentlich waren sie den modernen, charismatischen Christen sehr ähnlich. Sie glaubten an die Auferstehung, sie glaubten an geistliche Wesen, Engel und Dämonen, sowas alles. Sie glaubten an die wörtliche Auslegung der Bibel. Sie wären gute pfingstliche Christen, nicht wahr? Das Problem war nur, sie waren so in ihrem Glauben gefangen, dass sie eher bereit waren, Menschen in Gebundenheit zu lassen, als gegen ihren Glauben zu verstoßen. Wie ich schon sagte, passt das gut zu heutigen pfingstlerischen Christen. Es ist manchmal erstaunlich. Wir können an die verschiedensten Stellen gehen. Es sind die hartgesottenen Pfingstler, die zu uns sagen, das brauchen wir nicht, wir kennen uns aus mit Heilung. Wirklich? Wie viele Leute sind bei euch geheilt worden? Tja, nun, wir glauben daran, aber wir haben es nie gesehen. Wenn du es kennst, sollte es real für dich sein. Also, du identifizierst dich mit einer dieser Personen. Aber erkennt ihr, dass die einzige Person, mit der ihr euch in den Evangelien in Beziehung setzen könnt, Jesus ist? You understand that? Not the disciples. Okay, first off, not the sick person, nicht die Jünger, nicht die Kranken, selbst wenn sie krank waren. Denn sie waren nicht wiedergeboren. Das trennt sie automatisch von uns. Right? They weren't born again. So you can't identify with them. Auch die Jünger waren nicht wiedergeboren. Richtig? Sie waren nicht wiedergeboren. Also können wir uns auch nicht mit ihnen identifizieren. Die Pharisäer? Dazu muss ich nichts sagen. Die einzige Person in den Evangelien, die das hat, was du hast, die einzige Person in den Evangelien, die den Geist Gottes in sich hat, so wie du, ist Jesus. Wenn du also die Evangelien liest, kannst du sie nicht aus dem Blickpunkt des Kranken lesen. Du kannst sie nicht aus dem Blickwinkel der Jünger lesen. Du musst sie aus dem Blickwinkel Jesu lesen. Er ist der Einzige, der dir ähnlich ist. Eine Sache, die ich immer wieder sagen werde, ist, trenne nicht, was Gott zusammengefügt hat. Denn wir neigen dazu, Jesus zu betrachten, als ob er von uns getrennt wäre. Versteht ihr? Ihr seid nicht getrennt von ihm. Wer aber immer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Immer wenn ihr sagt, mein Glaube, habt ihr euch von ihm getrennt. Euer Leben ist in Christus verborgen. Euer Leben ist nicht getrennt. Meine Salbung, meine Begabung, mein Dienst. Nein, nichts davon gehört dir. Wir haben den Dienst Jesu. Es ist der Dienst der Versöhnung. Es ist nicht deins. Es sind seine Gaben. Ihr versteht mich. Es ist sein Geist, sein Wort, sein Name, alles, was du tust. Wäre dies alles davon abhängig, wie lange ich bete, wie lange ich faste, wie viele gute Werke ich tue, dann könnte ich meine Hände auf Kranke legen und sagen, im Namen von Curry Blake sei geheilt. Aber das tue ich nicht. Denn es ist nicht im Namen Curry Blakes, es basiert nicht darauf, was der gute Curry Blake getan hat. Es basiert auf dem, was der gute Jesus getan hat. Deswegen sage ich, im Namen Jesu. Also kommt das Gute, was geschieht, aus dem Guten, was Jesus getan hat. Es basiert auf seiner Kraft, nicht auf meiner Kraft. Ich habe noch nicht einmal Vollmacht. Ihr habt keine Vollmacht. Ich weiß, ihr mögt diese Stelle nicht, aber es ist wahr. Die Autorität, in der ihr wandelt, ist nicht eure. Sie gehört Jesus. Jesus sagte, alle Vollmacht im Himmel und auf Erden ist mir gegeben. Deshalb sollt ihr in meinem Namen gehen, nicht in eurem Namen. Er hat euch keine Autorität gegeben. Ihr habt den Namen und der Name hat alle Autorität. Weißt du, wenn ich stärker werde, kann Gott mich besser gebrauchen? Nein, nicht wirklich. Es läuft eher darauf hinaus, dass du wie Johannes der Täufer wirst. Du musst abnehmen, damit Jesus wachsen kann. Aber werdet jetzt nicht super fromm und glaubt, dass man sich schlecht reden muss. Nein, davon rede ich nicht. Die Bibel sagt, wir sollen nicht höher von uns denken, als zu denken sich gebührt. Aber besonders wenn ihr die Briefe lest, könnt ihr schon hoch von euch denken, höher als ihr solltet. Denn in Epheser 1, Vers 3 heißt es, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Im griechischen Original heißt es, Gott hat alles Gute über dich gesagt, was er nur sagen kann. Also Gott hat dir nicht einzelne Segnungen gegeben, wie hier ist ein Segen und hier ist ein Segen, hier ist Geld, hier ist ein Auto und so weiter. Nein, er hat alles Gute über dich gesagt, was er sagen kann. Und das Schöne ist, wenn Gott etwas sagt, dann geschieht es. Und wenn er sagt, durch seine Striemen bist du geheilt, dann, rate mal, bist du geheilt. Aber warum fühle ich mich dann nicht gut? Weil der Teufel nicht mit uns arbeitet, sondern gegen uns. Seht mal, wenn ich meinen Finger nehme und drücke, ich drücke richtig fest oder ich lasse jemand anderen richtig fest drücken, was ist dann das Problem? Ist mein Finger das Problem? Nein, das Problem ist die Hand, die drückt. Stimmt's? Denn wenn ich die Hand wegnehme, geht's dem Finger hervorragend. Also, wenn das geheilt ist und diese böse Hand angreift, dann ist der Finger immer noch geheilt. Er wird nur angegriffen von dieser Hand. Diese Hand ändert an dem Finger gar nichts. Er bleibt so wie vorher. Aber er fühlt sich nicht so an, wie er sich fühlen sollte, weil diese Hand tut, was sie nicht tun sollte. Meine Aufgabe ist also, die Hand runterzubekommen. Und wenn sie weg ist, kann der gesunde Finger feststellen, dass er gesund ist. Also bist du durch seine Striemen geheilt. Du sagst, warum fühle ich mich nicht geheilt? Weil dich eine böse Hand umklammert hält und unsere Aufgabe ist es, dieses Ding wegzukriegen. Wenn es weg ist, dann ist es erledigt. Du bist frei. Ist es nicht einfach? Das ist leicht zu verstehen, oder?